Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Wir machen weiter mit der 94. Frage. Er sagt, wer sind die Gesandte der Besitzer, die Besitzer der Entschlossenheit? Ulul Azm werden sie genannt. Und so wie Allah subhanahu wa ta'ala immer bestimmte Sachen vor anderen vorzieht, so hat er das auch bei den Propheten getan. So hat er fünf Propheten eine Ehre gegeben und sie Ulul Azm genannt vor den anderen Propheten. Und unter ihnen natürlich hat er ihn, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwählt als den Führer, als Imam der Propheten. Er sagt hier, es sind fünf. Allah hat sie an zwei Stellen im Koran erwähnt. Erstens, und gedenke, als wir von den Propheten ihr Versprechen abnahmen und auch von dir, also von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, von Nuh, Ibrahim, Musa und Isa, dem Sohn von Maryam, wir nahmen ihnen ein festes Versprechen ab. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers sagt er, er hat euch von der Religion festgelegt, was er Nuh anbefahl und was er dir, also Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eingegeben haben und was wir Ibrahim, Musa und Isa anbefahlen, haltet die Vorschriften der Religion an, spaltet euch nicht darin. Ja, das sind sozusagen die Beweise für Ulul Azm, was er aus dem Koran erwähnt hat. Aus der Sunna hat er jetzt hier keine erwähnt, aber natürlich gibt es auch die. Ich denke aber, wir geben uns damit zufrieden, damit wir wissen, diese fünf Propheten, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bilden Ulul Azm. Und dieses Wort Ulul Azm wird auch an einigen Stellen im Koran erwähnt, wie Fasbir kama sabara Ulul Azm min ar-Rusul, also halte durch, so wie die Ulul Azm von den Gesandten durchgehalten haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.